extra premium on the burger. My burger is fine, the kinder so. The yeah, by the yeah, dann tun sie ja von dir die Spotten. Oh, so ein Orgasmus hatte ich noch nie. Oh, oh, guys, der Riese, das ist der Mann fürs Leben. Ja, ja. Alles abgefuckte Fotzen, dicke, dicke Titten. Dicke Titten. Dicke Titten. Peace out, ich bin draußen. Das hat jetzt Beate also mit Christel zu tun. Thank you. to laugh. I can dance, play the part, that's what you ask. Give you all I have. That's pretty well. I can do it. And I bleed when I fall down.